Haupttochterherz. Hallo Bullenpapi. Wo ist die liebe Mami? Waffenpflege? Witzig. Ja, scheiß Job, aber einer muss ihn ja machen in dieser Familie. Und hör auf, über meine Schulter zu schielen. Nein, er ist nicht da. Er hatte Wichtigeres zu tun. Schade. Das tut mir leid. Ja, muss dir nicht. Zeigt nur sein intaktes Immunsystem. Er kommt doch rein. Nadine! Ich muss ich kotzen. Nein. Nein? Gleich musst du weinen. Was? Also echt, du bist so ein... Du scheiß Psychologe. Ich hasse dich. Ach, jetzt komm mal her, meine Liebe. Komm her. Mama, alles so ein Idiot. Männer sind alles Idioten. Ich weiß, ich hab doch auch einen. Kann es nicht einfach mal schön sein? Einfach nur mal schön. Aber nein, was der Idiot. Wieder irgendwas müssen. Immer müssen die was müssen. Kommt schon noch der Richtige. Kommt schon noch. Bin ich noch. Hässlich? Sag doch mal ehrlich, bin ich hässlich? War Titten zu klein oder habe ich Mundgeruch oder, Nadine, oder was? Nadine, du bist wunderschön. Du bist ein Fall für die Unterwäschewerbung. Ehrlich. Ehrlich? Ja, ehrlich. Aber wieso? Ich kenne das nicht mit. Was soll ich noch machen? Lena. Paul? Ja, schon klar. Herd abstellen, Töpfe von den Platten und geräuschlos ab in die Kneipe. Danke, Fati. Und wir zwei beide, Nadinchen, wir nehmen uns jetzt mal ein Sektchen und haufenweise Schokodropse und dann, ja, ist doch gut. Und dann gehen wir auf den Balkon und dann ganz machen wir einen gedacht. Du hast eine Fahne. Du auch. Geht's Nadine besser? Weiß nicht, sie schläft. Und zwar mit Kuscheltuch. Sie ist so unglücklich, man kann's gar nicht mit ansehen. Als Eltern sind wir prächtige Versager, fürchte ich. Hm. Paul? Hm? Arbeiten wir zu viel? Hm? Zu viel im falschen Job? Mhm. Liebst du den eigentlich? Was, lieben? Hat sie mich gefragt. Ja, lieben ist vielleicht der falsche Ausdruck. Ich habe jeden Tag mit Monstern zu tun. Und ich bin nicht krank oder pervers. Eben. So ähnlich habe ich auch rumgeeiert. Was ist der richtige Ausdruck? Hm. Paul weiß auch nicht. Fantastisch, wenn du mal nicht weiter weißt. Kommt viel zu selten vor. Du blinkerst und stöpselst, dass ich dich sofort wieder erwarten würde. Ja, du siehst dann so weich und offen aus. Ein bisschen wie ein verschreckter kleiner Dackel. Also, genau. Du hast was Dackelhaftes. Ich habe überhaupt nichts Dackelhaftes. Waff, waff. Komm ins Bett, wir haben morgen freien Sonntag. Ab in den Ehevollzug, bis der Nachbar klopft. Gleich. Gleich sofort, ja? Deine Vergiftungen. Ich zieh mir nochmal die Dateien runter und sofort bin ich im Körbchen. Nur die Dateien. Vergiss es. Unsere Tochter hat recht, wir sind bescheuerte Workaholics. Kluge Nadine. Edith. Gute Nacht. Gute Nacht. Sie kennen mich nicht. Doch, Herr Kerfinger, ich kenne Sie. Ich habe damals ein Proseminar bei Ihnen besucht. Sie verweigerten mir den Schein. Ich hätte, Zitat, so viel Talent und Fantasie zur Kriminalistin wie ein Nasenbär zum Simultanschach. Zitat Ende? Kein Aber? Ich hätte doch wohl... Zitat Ende. Oh, das tut mir leid. Mir damals auch. 3 Wochen. Jede Nacht. Aber gehen wir doch in mein Büro und Sie examinieren mich. Ich bin nicht sicher, ob ich das gerade alles richtig verstanden habe. Ich, Nasenbär, ich. Vielleicht sollte ich den zuständigen Kollegen, ich meine, nichts gegen Sie, hat ja doch noch geklappt, ja. So kann man sich irren, nicht? Ja, aber vielleicht sollte ich doch den Leiter der Ermittlungen... Dörte Niemey, Hauptkommissarin, steht da an der Tür, nicht wahr? Und diese Niemey bin ich, Herr Kerfinger. Ich leite hier den Laden. Wenn ich dann bitten darf... Setzen Sie sich. Kaffee kommt. Zu gütig. Ach, ja. Also, Sie sprachen von 3 klärungsbedürftigen Fällen in dieser meiner Lufthoheit. Sie hätten da einen Anfangsverdacht? Nein. Ja. Nein, das heißt, meine Frau... Ihre Frau. So, so. Aber ist es nicht für gewöhnlich so, dass der große und gottgleiche Sennheiser den Einsatz solcher Koryphäen wie Sie verfügt? Oder habe ich in meiner Umnachtung das BKA um Amtshilfe gebeten? Helfen Sie mir? Ja. Nein. Herrgott, ja, Sennheiser setzt mich ein. Ich bin aber auf eigene Kappe hier. Und nein, Sie haben nicht um Amtshilfe gebeten. Meine Frau arbeitet im BKA. Und bei Durchsicht der Unterlagen sind ihr da ein paar, ja, wie soll ich sagen, Eigentümlichkeiten bei den Vergiftungsfällen aufgestoßen. Na, Prösterchen. Wissen Sie was? Ich glaube, ich kann Ihnen weiterhelfen. Das ist sehr nett. Zumal ich es offenbar nicht so sehr war damals. Vergeben und vergessen an so einem schönen Sonntagmorgen. Apropos, hat Ihre wachsame Gattin vielleicht heute auch dienstfrei? Reden Sie nur nicht davon. Sie macht mir die Kufen scharf, wenn ich wieder den Tag versaue. Sehen Sie? Ich kann Ihnen helfen. Um die Ecke gibt es nämlich einen fantastischen Bäcker. Und Sie, Glückskind, der hat heute sogar auf. Ich rate Ihnen zu den Kringeln. Kringeln? Brötchen, Zupfkuchen, Kringel. Ganz ehrlich, von Nasenbär zu Professor. Kringel. Ihre Frau wird etwas machen, wozu meine Fantasie tatsächlich nicht ausreicht. Sie wird sie lieben. Was soll das heißen? Raus. Raus soll das heißen. Raus? Sie können doch nicht so einfach... Kommen Sie wieder, wenn Sie geschickt oder gerufen wurden. Guten Tag, Herr Kerfinger. Edithchen, vielleicht hast du recht. Ich habe die Berichte durchgesehen. Das heißt, erstmal 2. In einem Fall haben die Angehörigen eine Autopsie verweigert. Paul. Aber jetzt halte ich fest, in eurer Statistik sind auch mindestens 3 ähnliche Fälle. Klinische Anzeichen einer Infektion oder Blutvergiftung. Fieber, erhöhte Zahl weißer Blutkörperchen, aber keine Krankheitserreger wurden erkannt. Keine. Paul, du duftest nach Brötchen. Nach Brötchen und nach noch irgendwas. Kringel. Ich war beim Bäcker. Und? Ist das so ungewöhnlich? Ja. Ja, Paul, das ist es. Das gab's nur in der frühen Bronzezeit unserer Ehe. Komm sofort rein, wir fressen deine Kringel gleich hier. Hier und aus der Tüte, standrechtlich. Im Bett? Das Elend mit den 1000 Krümeln. Mit 100.000 Krümeln, mit Millionen. Komm, oder ich will nichts hören von deinen schicken Infektionen. Und das war wirklich deine Idee, die Sonntagsbrötchen? Ja, klar. Komm, rück schon, ja? Oh, du. Also, wo war ich stehen geblieben? Krankheitserreger. Genau, keine Krankheitserreger. Aber 3-4 Tage später, Tod durch Herzversagen. Wenn du richtig liegst, könnte das Rizin sein, eine Art Supergift. Stammt aus den Samenkörnern der Rizinuspflanze. In Nordamerika wird die verbreitet als Zierpflanze gezogen. Meine Rede, die scheiß Amis. Es geht auch aus den Beeren der Mistel. Es ist ein Protein und schwer nachweisbar. Seine letale Wirkung beruht auf der Zerstörung der Zellwände. Ein Molekül reicht aus. Du erinnerst dich an den Fall Markov 1971, den Regenschirmmord? Nö. Na gut, vielleicht ein Arzt oder ein Laborant. Aber warum die verschiedenen Opfer? Halbes Kind auch dabei. Warum? Paul? Frauen. Frauen sind Giftmörder. Na, nur weil ich mal gelacht habe, musst du nicht gleich... Paul, das Telefon. Ja, Kerfinger? Nein, im Moment, wir sind gerade bei Tisch. Was? Woher wissen Sie? Ja, er ruft zurück. Wen darf ich? Bitte wen? Hallo? Kerfinger! Wer zum Geier ist Nasenbär? Und wieso weiß die Schnalle, dass wir Kringel essen? Kerfinger! Mit Wasser. Wer ist Nasenbär? Schön, dass Sie so schnell kommen konnten. Ich sag's nicht gern, aber vielleicht haben Sie recht. Ich habe mir noch mal die Akten vorgenommen und das hier. Ja, lassen wir die Ärzte arbeiten. Im Moment ist hier nichts und niemand vernehmungsfähig. Danke für Ihr Vertrauen. Danke? Ich habe zu danken. Denn Sie werden einen Ihrer geschulten Blicke auf die Kinderleiche werfen und mir sagen, der Täter ist eine Frau, ist Wurstfachverkäuferin, liebt aber Erdbeeren mit Sahne und wohnt zwei Straßen weiter über einer chemischen Reinigung. Immer noch so viel Groll. Ja, aber wie kommen Sie darauf? Na, die Peter-Wahl-Geschichten des 18. und 19. Jahrhunderts. Die Giftmischerin als große, diabolische Leidenschaftsverbrecherin oder als kalte, niedrige und tückische Heuchlerin. Die naturgesetzte Pathologie des Weibes. Formulierten Sie sich damals nicht so, Herr Kerfinger? Ach, jetzt bin ich auch noch ein Frauenhasser. Ich redete über Stereotypen. Falsche und grob vereinfachende Versuche in den Anfängen der Fallanalyse. Kommen Sie endlich zu sich und nehmen Sie die Fäuste runter. Bam, bin ich wohl wieder durchgefallen. Und zwar prächtig, mit großem Geräusch. Hören Sie, wir müssen uns nicht mögen, wir müssen miteinander arbeiten. Geht das in Ihren bockigen Schädel? Wer ist diese Frau? Therese Teveleit. 17 Jahre ungewollt kinderlos, 2 Totgeburten. Dann das Wunder auf dem letzten Drücker. Söhnchen Matthias, 3 Jahre, gesund wie ein Fohlen, trotzdem ständig unter ärztlicher Kontrolle. Dann vor 3 Tagen plötzlich Fieber und so weiter. Im Ablauf genauso wie bei den anderen Fällen. Mehr weiß ich noch nicht. Die Spurensicherung ist vor Ort. Bringen diese Frauen auch Kinder um? Nein, jedenfalls nicht Fremde. Für gewöhnlich. Wie abgefuckt sind Sie eigentlich? Jetzt klingen Sie schon wie meine Tochter. Pfeifen Sie sofort die Spurensicherung zurück. Die sollen nichts anfassen, nichts eintüten, nichts ins Labor schleppen. Alles so stehen lassen. Kommen Sie, wo steht Ihr Wagen? Ich setze mich doch nicht mit Ihnen in einen Wagen. Haben Sie keinen? Hat meine Frau. Ich bin mit dem Rad. Ich musste für Ihre blöden Kringel bluten, Frau Niemey. Verstehe ich nicht, aber freut mich. Also los. Gütiger. Glas, Glas, Glas, Glas und Dachterrasse. Die Teveleits verstehen zu wohnen. Was machen Sie da? Ein Nickerchen im Stehen? Ich sehe mich um. Ich lasse die Wohnung auf mich wirken. Mein Gott, klingt das blöd. Hören Sie auf zu fragen. Und wer sind Sie bitte? Evelyn Brenner, die Haushaltshilfe. Nein. Ich bin keine Polin oder Kroatin. Ich gehe sogar über die Bücher. Warum sagen Sie das? Das wollten Sie doch fragen. Fragt doch jeder. Oder denkt es wenigstens. Die Nanny also? Nein, die Haushaltshilfe. Herr und Frau Teveleit kümmern sich selbst um ihren Sohn. Und zwar so, wie man sich nicht besser kümmern kann. Vorbildlich. Wohlhabend und vorbildlich. Na, wenn dieses Paar nicht höherer Fügung entstammt. Wissen Sie was? Sie können Ihren verschissenen Sarkasmus lassen. Ich bin seit 12 Jahren hier. Und ja, das gibt es wirklich. 2, die sich auch noch nach Jahren wollen. Und ja, Sie sind ein großartiges Paar. Und die Blumen hier, die sind nicht angeliefert. Die sucht er für Sie aus, tagtäglich. Und nein, Sie haben sich auch nicht gestritten, nie. Und wenn's hier laut wird, dann mal gelacht wird, jawohl. Und nein, die haben auch keine Feinde. Und das alles ist so scheiß ungerecht. Ach, so ungerecht, so, so. Kann ich jetzt gehen? Ich gehe jetzt mal. Donnerwetter, scheint heute mein Backpfeifentag zu werden. Loyalität zum Brötchengeber? Glaube ich nicht. So gut spielt niemand. Und sehen Sie sich um. Die Kopfkissen beieinander. Das Bett ist zur Mitte hin ausgelegen. Kein Hund. Überhaupt kein Haustier. Nichts deutet auf ein Hobby hin. Nichts, womit der eine vom anderen wegtauchen kann. Die scheinen es tatsächlich ganz gut miteinander auszuhalten. Und keine Feinde. Na, klasse. Keine, die Sie kennen, jedenfalls. Wir haben alles zu untersuchen, was von draußen hier reinkam. Holen Sie die Spurensicherung wieder rein. Das ist Irrsinn. Wie lange soll das dauern? Lange auf jeden Fall nicht. Es muss sogar sehr, sehr schnell passieren. Wir können nicht davon ausgehen, dass der Täter wartet. Und wir haben ja auch noch die Haushalte der anderen Fälle vor uns. Bitte? Lieber Herr Kerfinger, ich habe auch noch ein Privatleben. Für die nächsten 2 Wochen nicht mehr. Niemai, ich bin ja einiges gewöhnt, aber diese Handschrift, leiden Sie an Gicht oder was? Frau Niemai! Ja, mein Herr und Gebieter hat an der Flasche gerieben. Herr Kopf, wo treiben Sie sich rum? Ich ermittle, Maestro. Ich gehe meiner Arbeit nach, während Sie ein wenig schmökern. Überhaupt, was ist denn das für ein Ton? Erinnere ich Sie an Ihre Gattin? Entschuldigung, entschuldigen Sie bitte, aber das Dreckzeug ergibt keinen Zusammenhang. 2-mal Kind oder Schwangerschaft, das war's aber schon. Da meine Frau, dein Mann. Keine persönlichen Drähte, keine Verwandtschaften bis runter in die Wurzeln des Stammbaums. Völlig disparate Milieus, nicht mal dieselben Krankenhäuser. Bei der kleinen Schwangeren könnte es sogar suizidal angelegt sein. Kind zu früh, Liebeskummer, was weiß ich. Dann aber wieder alle Zeichen auf Unfall. Arbeitet der Täter wie ein losgelassener Gartenschlauch? Nach Zufallsprinzip? Und obendrein noch ihre Klaue. Was zum Deibel heißt dieses Post-it hier? Wovli Duffs, was heißt das? Ach, nur private Notiz, kleine Randschmiererei. Zack, schon weg. Übrigens, die kleine Schwangere war alles andere als suizidal. Ich komme da gerade her. Das war ein Wunschkind. Bestes Abi, Verlobung, Kind 1 greift ins andere. Feinmechanisch und sauber geplant bis in die Wetterlage. Hören Sie mir überhaupt zu? Kerfinger? Hallo? Du liebe Güte, wie starren Sie mich denn an? Prinzip. Naja, blöde Masche, würde ich sagen. Autorität zeigt sich nicht, indem man das Karnickel wie eine Schlange anglotzt. Das Prinzip. Nicht Zufall, ne? Eine abstrakte Kategorie. Nichts persönlich Motiviertes, nicht Rache oder Trauma, nicht fixiert auf genau diesen Mann, die Frau, das Kind. Ihm ist es wurscht, wenn es trifft. Hauptsache... Una-Bomber. Der allgemeine Fortschritt war es damals. Der Mann ging gegen alles wissenschaftlich-technische vor. Abstrakt, quasi philosophisch motiviert. Und was ist nun an einer Schwangerschaft abstrakt oder wissenschaftlich-technisch? Sie, Dörte, Sie denken, nein, Sie fühlen wie er. Sie fühlen wie er, jedenfalls in etwa, ne? Bevor er gedacht und gehandelt hat. Ich? Mal halblang? Jedes Mal... Bei den Teveleits, jetzt in ihrem Bericht über die junge Schwangere. Jedes Mal waren sie ironisch, sarkastisch. fast zynisch, ja? Das Post-it. Sie haben es zerrissen. Es war Ihnen peinlich, nicht wahr? Warum? Dörte, das, was ein Serientäter fühlt, ist in 9 von 10 Fällen nicht unmenschlich. Es wird es erst, wenn es zigmal potenziert zum Zwang wird. Erst dann, wenn etwas alles beherrscht, alles erklärt, alleiniger Grund allen Übels ist, dann erst wird es krank. Wovli darf's ist ein Kürzel, nicht wahr? Soll ich den Zettel zusammenpuzzeln oder soll ich raten? Lieber Kerfinger, bei allem Respekt, das kriegen Sie nie raus. Oder aber Sie sind nicht von dieser Welt. Alles Versalien, also Kürzel. Und angesichts der Lage der Fälle, vielleicht der Volksmund zum Kennedy-Phänomen, wo viel Licht, da viel Schatten? Und es ist klein und gehässig und schadenfroh und, ja doch, neidisch. Herrje, so viel Glück, so viel von allem. Immer schiss der Deibel auf den größten Haufen. Alles, was die planten, klappte. Alles so leicht, so... Ich kam mir vor wie der letzte Dreck. Als wenn ich irgendwie behindert wäre, kam ich mir vor. In der unteren Schublade muss eine Flasche sein. Gießen Sie mir einen ein, einen doppelten. Ich kotze sonst über mich selbst. Den einen mache ich mit. Könnte unser Durchbruch sein. Dank Ihnen, Dörte. Dank Ihnen. Wir suchen eine Art Voyeur. Männlich oder weiblich, mittleren Alters, Zaungast von Jubelfeier und sonstigem Glückstralala. Medizinisches Fachwissen und... Ein Vorleben voller Arschkarten. Hier. Danke. Prost, Kerfinger. Sie dürfen mich dort nennen. Paul. Na bitte, wenigstens etwas Irdisches an Ihnen. Na, das hast du auch nötig, mein Freundchen. Bitter nötig. Edith, ich bin dienstlich in diesem Laden. Aber ich gehe gar noch mal raus und komm privat wieder rein. Versprochen. So, was gibt's? Warum rufst du an? Um von einem Wunder zu künden. Dein Nasenbär hat ganze Arbeit geleistet. Sie muss nach Amtshilfe geflennt haben wie Robbenheuler. Sennheiser gibt dem Fall jetzt erste Priorität. Du bist im Boot und kannst so viele mit reinnehmen, wie du willst. Augenblick mal. Evelyn? Was, Evelyn? Ich heiße Edith. Moment, Schatz, ich hab da gerade jemanden. Frau Brenner! Scheiße, ich ruf zurück. Sag mal, gibt's in diesem Fall nur Brötchen, Blumen, Weiber? Ich frag mich allmählich, was... Frau Brenner! Herr Gott, du bleibst doch mal einen Moment. Bleiben Sie stehen, verdammt noch mal! Frau Brenner! Ist weg. Einfach weg. Das gibt's denn nicht. Ja, Frau Niemey. Ja, hier, Kerfinger. Schicken Sie ein Team in die Wohnung dieses Kindermädchens. Ja, ich bin auch gleich da. Und geben Sie die Brenner in die Fahndung. Kann sein, Sie liegen bei der doch nicht so falsch. Ja, da bin ich. Willkommen in Evelyns Welt, Herr Kerfinger. Darf ich mal versuchen? Bitte. Also, hundseinsame Zahnbürste im Bad, Kuscheltiere auf den Kissen, pfundweise Schokolade im Kühlschrank und der Epilierer wurde seit Ewigkeiten nicht mehr benutzt. Die Frau hatte lange keinen Mann, hat keinen, wird keinen haben. Sie hat aufgegeben. Ich nehme mir mal den Computer vor, ja? Kerfinger, hören Sie meinem profilerischen Stretching überhaupt zu? Ganz wunderbar gesehen, ganz wunderbar. Sie ist allein, ja. Und deshalb, deshalb hat sie nicht mal ein Passwort für ihren... ist interessant. Hier, sehen Sie mal. Sie? Die liest Sie? Naja, sie ist beim Googlen auf meinen Namen gestoßen. Ein Aufsatz über Giftmordwissen. Jugendsünde. Ha! Wie haben Sie? Weiß nicht. Alles sehr frisch runtergeladen. Und hier, also hier riecht's nach allem Möglichen, nur nicht nach Labor. Entweder... Sie hat irgendwo da draußen eins oder einen Komplizen oder... Unwahrscheinlich. Serientäter gehen meist solo. Wer arbeitet, will auch genießen und zwar allein und ungeteilt. Genießen. Sie schon wieder. Sie Dreckszyniker. Lassen wir das jetzt mal. Sehen Sie doch mal hier. Adresslisten, Krankenhäuser und... Idiot, der Blumenladen. Und Sie meinen, die stecken da so Giftsträußchen zusammen? Kerfinger. Nicht direkt, direkt nicht. Wir müssen los. Und die Brenner? Weiter in der Fahndung? Vorsicht, mit Pfeilchen bewaffnet oder wie? Die Brenner ist nicht gefährlich. Nicht? Nur für sich selbst. Sie ist eine Art Hobbykollegin geworden. Sie ermittelt und zwar auf eigene Kappe. Wir haben Ihre Nummer, ich rufe Sie an. Hm. Ich mache auf Verständnis und beste Freundin. Vielleicht kann man sie stoppen. Was machen Sie da? Ich rufe die Polizei und den Notarzt an. Was dachten denn Sie? Sie klopfen hier an und fragen mich, wie man Gift mischt. Ich fragte nur, ob das mit dem handelsüblichen Zeugs aus der Apotheke möglich ist, Sie als Apotheker. Und wo wir uns doch schon so lange kennen, Herr Lothar. Erstens bin ich im Ruhestand, Fräulein Brenner. Und zweitens, meinen Sie nicht, dass mir in diesen vielen Jahren meiner Tätigkeit solche Leute mit solchen Fragen schon begegnet sind? Selbstmörder, Junkies, potenzielle Mörder? Wenn ich dies und jenes mische, wie schnell wirkt das? Meine Geschäftsnachfolger haben Ihnen zu Recht die Tür gewiesen. Nein, nein, Evelyn. So bedauerlich das Schicksal der Tivolites auch ist und so sehr es Ihnen nahe zu gehen scheint... Herrgott, ich bin selbst mit der Polizei im Kontakt. Ich weiß nicht. Also, ich rufe jetzt doch lieber. Verstehen Sie mich nicht falsch. Aber ich glaube, Sie verrennen sich da in was. Herr Lothert, lieber Herr Lothert, Sie mochten doch die Tevilites auch. Sie standen für die Familie noch lange nach Verkaufsschluss im Laden. Hm. Ja, traurig. Ein trauriger Unfall, das. Das Leben ist manchmal grausam. Das Leben? Das war nicht das Leben. Das war auch kein Unfall. Und das wollen Sie jetzt diesen Beamten überlassen. Einer frustrierten, überarbeiteten Schnalle und einem trottlichen, berufskranken Psycho-Eini. Ich denke, Sie arbeiten mit denen. Ich wusste es. Sie verrennen sich da, Evelyn, bitte. So sehr ich Ihren Schmerz verstehe. Sie verstehen gar nichts. Guten Tag, Herr Lothart. Ich dachte, Sie haben neben dem Verstand auch noch ein Herz. Ich habe mich geirrt. Ich wünsche Ihnen ein friedliches Rentnerleben. Auf Wiedersehen. Ach, Evelyn, bleiben Sie. Ja. Versprechen Sie mir wenigstens, dass wir bei Zeiten die Polizei einschalten. Keine Alleingänge mehr, ja? Versprochen, lieber Henry, versprochen. Evelyn, bitte, ich bin ein alter Mann. Also, was wollen Sie wissen? Alles. Kann man irgend so ein schwer nachweisbares Teufelsgebräu als Laie anfertigen? Wie würde das gehen? Wer kommt daran? Könnte ein Lehrling, ein Praktikant in einem Labor oder in einer Apotheke sowas hinkriegen? Sie hatten doch da Praktikanten, diesen Meierhold oder Geierhold zum Beispiel. Der sah mir sowieso nicht ganz groß aus. Aspirin und Kerfinger, sind Sie endlich mit Ihren stillen Betrachtungen fertig? Ich habe schon pfundweise Hustenbonbons, Aspirin für das nächste Jahrhundert, Tampons bis lange nach meiner Menopause. Wie lange soll ich die Dame noch hinhalten? Wie wär's, wenn wir uns endlich zu erkennen geben? Ich hasse diesen Mummenschanz. Man sieht auf den Blumenladen. Na, großartig. So, noch mit dem Lavendelbeutezusatz. Wie ist das denn bei der Dame? Jawohl, mir reicht's. Nein, nicht ganz. Die Dame möchte eine Liste aller Ihrer Angestellten, jeder Verkaufskraft, jedes Lehrlings oder Praktikanten, der im letzten Jahr bei Ihnen gearbeitet hat. Bitte? Hier herrscht Datenschutz und Diskretion. Da könnte ja jeder daherkommen. Wir sind nicht jeder. Mal einen Blick auf dieses Ausweischen hier. Oh. Ja, oh. Und nun sehen Sie sich mal dieses Foto an. Kennen Sie die Frau? Herr Meier halt! Wenn Sie bitte mal kommen würden, hier sind ein paar Herrschaften von der Kripo. Was seufzen Sie, Herr Kollege? Wurden Sie je schöner angekündigt? Die Fanfaren des Neuen Ostens. Das sind ja mindestens 200 Stufen. Ja, 227. Donnerknaster, eine Hollywood-Schaukel auf dem Dach und was für eine Aussicht. Die Teleskope, genau mein Ding. Wussten Sie, dass ich auch eins hatte? So ein Bastelbausatz Billigplaste. Aber ich war ganz verrückt danach, meinen Glücksstern zu suchen. Meinen eigenen mit meinem Namen. Und? Haben Sie ihn gefunden? Naja, aber der war dann schon satt bekannt. Irgendein U711-14 im Sternbild der Cassiopeia. Ihr Glück hieß also U711-14. Geht ja überhaupt gar nicht, nicht wahr? Dachte ich auch. Ich hab dann aber meinen gefunden. Und den sah ich dann überall. Bis ich merkte, dass es nur ein Stück Dreck auf der Linse war. Können Sie sich sowas vorstellen? Sehr gut, Evelyn. Sehr gut sogar. Man glaubt daran und das Leben fühlt sich hell, fest und richtig an. Egal, was einem passiert, egal, wie viel man wegschenkt und wie wenig man dafür zurückbekommt. Man hat etwas ganz für sich. Man ist nicht mehr der Hässling, der Außenseiter, der abzustoßende Fremdkörper. Sie können einen nicht mehr quälen, nicht mehr verraten und verlassen. Nicht die Frau, nicht die Kinder, nicht Beruf und Geschäft. Nichts können sie einen mehr stehlen. Sie können einen nicht mehr verhöhnen mit ihrem fehlerfreien und perfekten Leben. Nein, das können sie nicht mehr. Denn man hat ja ihn, seinen ganz persönlichen Glücksstern. Bis sich herausstellt, auch der war ja nichts anderes als nur ein Stück Dreck. Naja, also ganz so war das... Also suchen Sie sich einen neuen, Evelyn. Jetzt und hier. Ich garantiere, die Linsen sind sauber. Henry, ich bin ein bisschen müde. Vertagen wir? Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ach was, der Abend ist noch jung. Setzen Sie sich ein wenig auf die Hollywood und gleich geht's wieder. Meinen Sie? Na gut. Henry, ich habe Ihnen noch gar nicht gedankt. Diese ganzen Infos, die Mühe... Keine Ursache. Doch, doch. Die Tevelats, das muss gerecht zugehen. Man muss manchmal der Gerechtigkeit ein bisschen auf die Sprünge. Du sagst es, kleine Evelyn. Du sagst es. Nun schlaf. Träume schön. Ich such dir deinen Glücksstern. Unseren Glücksstern. Wie? Morgen, Paul. Schon da? Oh Gott. Immer noch da? Die Frage ist, wie? Wie ist die Frage? Na, das ist ja wohl gut zu sehen. Zerknautscht wie English Bulldog, Augenränder bis zu den Mundwinkeln und... Boah, darf ich lüften? Wir haben da übrigens eine Dusche. Die Frage ist, wie sie das Zeug an die Opfer bringt. Die Tevelites waren ein hochbiotischer Haushalt. Alles wird selbst eingekauft. Jeden Hersteller wollten die wissen. Naturbelassen, handmade in der Zubereitung. Die waren fast fanatisch, wenn es um ihre Ernährung ging. Duschen! Ja, gut. Gut, ja, sicherlich. Naja, Sie haben wohl recht. Also wo finde ich... Hier entlang, der Herr. Der Luxus eines Hauptkommissarbüros. Mit der linken Hand halten Sie den Duschvorhang und für heißes Wasser müssen Sie dreimal gegen den Hahn schlagen. Hm. Kapiert? Ich gehe dann schon mal an die Akten. Kein Zeitverlust. Sie können es sich sogar leisten, sich zu kämmen. Nicht zu fassen. Paul, Sie haben auf der Liste schon wieder alle Damen markiert. Sind Sie sicher, dass Sie nicht doch ein kleiner Frauenhasser sind? Ach, oh. Dreimal gegen den Hahn schlagen. Danke. Hätten Sie mir auch sagen können. Mehr ist Gift, ne? Quasi eine Fernwirkung. Frauen meiden bei ihren Taten Körperkontakt. Jedenfalls versuchen sie es, so lange wie möglich. Irgendwo muss ich ja beginnen. Gut, im Zweifelsfalle also erstmal gegen die Weiber. Und dann? Hat die Nacht sonst noch was gebracht? Ne. Sehen Sie sich die Unterlagen zum Meierholz mal an, den neuen Apothekenbesitzer. Sie haben sich ganz schön verbissen in diese Apotheke. Blumenladen plus Apotheke. Blumenladen plus Apotheke. Übrigens, ich habe mir erlaubt, dieses Spray da zu benutzen. Ich hoffe... Welches? Dieses. Kerfinger, das war ein Raumspray. Hm? Na gut, dann duften Sie eben jetzt nach Sommerwind. Ich werde damit leben können. Sommerwind... Na, was soll's. Also, ich, der Täter, hab so eine Art Glücksphobie. Ich will dazwischen schlagen, vernichten. Glück darf nicht sein. Glück ist unfair und ungerecht. Ich will meine Gerechtigkeit wiederherstellen. Übrigens für Serientäter typisch. Die haben einen ausgeprägten Gerechtigkeitsbegriff. Zwar einen perversen, aber in ihrer Welt logischen. Ich, der Täter... Stehe also in meiner Apotheke, die Schränke voll Teufelsmittelchen hinter mir... Und sehe durch meine Fensterscheiben ganz prima, wie da Brautsträuße, riesige Blumenbouquets, rote Rosen herausgetragen werden. In Ordnung. Ich weiß dann also, denen geht's prächtig. Die haben was zu feiern. Ja, und dann gehe ich rüber über die Straße und verpasse beispielsweise einem dreijährigen Matthias Teveleit mal eben eine Spritze. Dem Täter ist es egal, wen es in diesen Familien trifft. Und es ist ja auch egal. Deshalb haben wir so unterschiedliche Opfer. Selbst die Mafia killt oft nicht den Schuldigen, sondern dessen Familie. Die wissen, wie man Leid produziert. Ich als Täter habe also eine ziemlich breite Trefferfläche. Ich muss nur das Zeug irgendwie in den Nahrungskreislauf der Glücklichen bringen. Und dieser Meierhold, der Apothekenbesitzer, mischt nun Gift in die Hustenbonbons. Ich weiß nicht, das würde ihn leicht rückverfolgbar machen. Die Wie-Frage eben. Meierhold war damals Praktikant, wurde dann Apotheker und hat den Laden seltsam schnell übernommen. Fast eine feindliche Übernahme, kann man sagen. Aber Problem, Meierhold war bei zwei unserer Fälle gar nicht im Lande. Und Lothard, der Vorbesitzer, nicht mehr im Laden, als das mit den Teveleits passierte. Na, was hindert ihn, sich vor seinem Abgang mit den Fläschchen versorgt zu haben? Sie haben einen Fax, dringend, mit 1, 2, 4, 6 Ausrufezeichen. Soll ich vorlesen? Das ist genial. 2 Pfund Aufschnitt, eine Packung Küchenrollen, ein Suppenbohnen, Kaffee, Milch. Wieso komme ich so da nicht? Also dann, ich muss wirklich mehr schlafen. Schatz, ich bin auch Bulle und weiß, was es heißt, viel Arbeit zu haben. Aber wenn wir uns schon seit einer Woche nicht sehen, dann wenigstens Wochenendeinkauf. Der kleinste gemeinsame Nenner unserer Ehe. Ach, Edith. Gefällt mir Ihre Frau. Also ab, Schatz, gehen wir einkaufen. Ja, bitte? Hauptkommissarin Niemeyer. Guten Tag, Frau Kerfinger. Ist Paul was passiert? Nein. Er hatte nur so plötzlich eine Idee und bat mich... Sie sind Nasenbär, nicht wahr? Nadine, bitte. Richtig, Nasenbär. Kommen Sie doch erst mal rein. Und Herrgott, lassen Sie sich die Tüten abnehmen. Das ist ja eine Schande, was der Ihnen zumutet. Wollen Sie einen Kaffee, einen Tee? Oh, Frau Kerfinger, wir haben nicht viel Zeit. Gut, also worum geht es? Vielleicht könnten wir das von Kollegin zu Kollegin, ich meine von Frau zu Frau besprechen? Nadine, verschwinde. Von Frau zu Frau? Ich bin auch Frau. Also bitte von Frau zu Frau zu Frau. Auf dein Zimmer, Fernsehen gucken, mit Freundinnen telefonieren, irgendwas. Oh, nee. Nochmals vielen Dank für Ihren Wochenendeinkauf, Frau Kerfinger. Vielleicht war das unser Durchbruch. Wussten Sie, wie leicht man Waren manipulieren kann? Nehmen wir mal an, Sie legen ein Toastbrot in den Wagen. Ich sehe das, nehme ebenfalls ein Toastbrot, identische Packung, und tausche das Ihre mit dem meinen bei der nächsten Gelegenheit aus. Sie suchen beispielsweise nach einem Joghurt. Ich tausche aus. Ganz simpel. Bei allem kollegialen Respekt, wovon reden Sie? Haben Sie getrunken? Nein, diesmal nicht. Ich rede von der Idee Ihres Mannes. Idee, gut. Also, welche Idee hat mein Mann mal wieder? Was eilt so? Ohne Prolog, Toastbrot und drumherum, bitte. Gut. Ihr Mann ist in diesem Moment dabei, Blumengebinde zu bestellen und das Fest auszurichten. Kurz und ohne drumherum, Ihr Mann will Sie heiraten. Will was? Der spinnt wohl. Ich bin verheiratet. Hochzeitstag wieder, Auffrischung Ihrer Ehe, Entschuldigungsparty, egal wie Sie es nennen wollen. Es muss nur sehr groß und festlich sein. Proforma. Proforma? Jetzt reicht's. Sie wollten keine Prologe, aber wenn ich jetzt doch mal erklären darf... Ich bitte verschärft darum. Also, es geht eigentlich um einen Fake, eine Art Provokation des Täters. Wir haben keine Zeit mehr. Die Wohnung des Tatverdächtigen, eines ehemaligen Apothekenbesitzers, ist leer. Soweit wissen wir seit 10 Minuten. Strom und Wasser abgestellt. Aber er könnte noch in der Nähe sein und handeln. Gift können wir ihm schlecht nachweisen. Wir müssen ihn gewissermaßen in flagranti stellen. Kurz, die Idee Ihres Mannes und ein wenig auch meine, will ich mal sagen. Wir spielen ihm wie in einem falschen Film, wie in einer Soap. Geil, hammergeil. Macht, was ihr wollt, aber ich bin dabei. Blumenkind, Brautjungfer, Buffetmamsell, Eintänzerin, egal. Ich bin das rattenscharfste Blumenkind. Das meint Ihre Tochter doch jetzt nicht ernst, oder? Ich fürchte doch. Nein, Evelyn, Sie wissen es nicht zu schätzen. Sie baden sich in Ihrer feisten Sonne und glauben, es wäre Ihnen vorbestimmt, die Götterlieblinge. Sie wagen sich sogar, Evelyn, Sie wagen sich sogar zu jammern. Jawohl, Banalitäten. Das neueste S-Klasse-Modell ist nicht sofort lieferbar. Ihr Balk hat auf seiner Eliteschule einen Test vermasselt. Ein Fleck auf dem Kleidchen. Ein kleines Unwohlsein. Der Gatte kriegt keinen hoch. Und sie kommen zu mir und klagen. Sie wollen Mittelchen. Extra angefertigt. Vitamine. Apropos Evchen. Nicht vielleicht doch ein Löffelchen? Komm, den Schnabel auf. Du Sau, du Drecksau, du bindest mich jetzt los. Du bindest mich jetzt sofort los, sonst... sonst? Ach, kleine Evelyn, würde ich ja sogar gern. Aber mir will scheinen, du hast noch nicht recht verstanden. Dabei, wie lange kenne ich dich? 5 Jahre, 10? Du wirst alt, Evelyn. Nein. Du bist alt geworden, allein. Und deine Fältchen um die Augen sind keine Lachfältchen. Ganz und gar nicht. Man sieht das. Jeder sieht das. Und sowas will man nicht. Pass auf, ich zeig dir was. So. Nur, hier, sieh durch. Leck mich am Arsch. Du sollst durch das Okular sehen. So. Sehr schön. Und, was siehst du? Eine Frau. Genau. Diese Frau da lacht, siehst du? Sie hängt Girlanden, sie schlägert mit dem Personal, sie richtet Serviettenringe und Tischkärtchen. Viele Gäste, liebe Gäste, Freunde, grüner Rasen, weiße Pavillons, eine silberne Hochzeit. Allein die Blumen kosten mehr, als du im Monat verdienst. Ja. Evelyn, deine Einsamkeit und deine Armut, die Miete, die Schulden, das viele Rechnen und Knausern, das ungestreichelte Einschlafen, das alles frisst dich auf. Bald! Besser als jeder Krebs es kann. Und angesichts dieses Festes, meinst du nicht doch, dass du nicht mich, sondern diesen goldenen Spiegel anspucken solltest? Es ist ein Genuss, Evelyn. Ich verspreche es dir. ein Genuss. Du wirst sehen, in der Tat und wie du sehen wirst. Du hast den besten Platz der Loge. Wir zwei kleine Unglücksraben werden in einem herrlichen Wind segeln. Ganz oben, das verspreche ich dir. Sie sind krank. Ein krankes, perverses Schwein. Hilfe! Hilfe! Evchen! So viel Energie und wie immer in ihrem Leben völlig sinnlos. Aber na gut. Schweigen wir. Schweigen wir und genießen. Schärfen Sie Ihren Leuten ein, prügeln Sie es, wenn nötig, in Ihr Hirn. Nichts trinken, nichts essen, was nicht aus den gekennzeichneten Behältern. Keinen Happen. Sie sollen so tun, als ob und dann rap unter den Tisch oder sonst wohin. Verstanden? Gut, dann los. Ja, Gott, Sie da, Sie sind hier Musiker. Bewegen Sie sich doch nicht, als wenn Sie mit dem Feuerlöscher gefällt. Ich bin auch kein Schauspieler, aber glotzig so sauertöpfisch? Nein. Ich bin fröhlich, ich stehe kurz vor einem Fest, ich lache. So geht das. Lieber Himmel, Sie sind ja in Fahrt. Ach, diese Griesgrame von der Spurensicherung können nicht mal eine Party spielen. Hui. Was hui? Na, Sie, hui. Donnerwetter, der Smoking steht Ihnen aber. Habe ich auch gesagt, aber der Stiesel meint nur immer, er ginge nicht als Pinguin. Was macht Nadine? Große Klasse. Ihre Tochter ist hier meine einzige Stütze. Ich habe sie zur Empfangsleiterin ernannt. Herr und Frau Kerfinger, wenn ich recht informiert bin, ganz erlesene Garderobe, wenn ich das anmerken darf. Wenn Sie mir dann bitte an Ihren Tisch folgen würden. Hau ab, doofe Truller, das ist hier keine Gaudi. Du machst, was Frau Hauptkommissarin dir sagen, und zwar ohne Widerrede und Interpretation. Ist das klar, Fräuleinchen? Yes, Sir, Sie alte Spaßbremse. See you beim Tänzchen mit dem schicken Pingu. Nadine! Sie macht das schon. Ganz ausgezeichnet macht sie das. Die Anlieferungen der Speisen. Jeder Schritt doppelt überwacht. Die Leute mit den Sichtgeräten. Überall, wo es geht. Sehen Sie da? Sogar in der Weide hängt einer. Also Sie müssen jedes Fenster, jedes Dach, jede Luke abgrasen. Von irgendwoher muss er uns beobachten. Alles klar. Seien Sie nicht so nervös. Er wird einen Fehler machen. Ja, was soll ich jetzt tun? Eröffnungstanz, würde ich sagen. Sie sind das Brautpaar. Na, scheiße auch. Bitte? Entschuldige, darf ich um diesen Tanz bitten, meine Liebste? Dörte, Frau Hauptwachtmeister, die Hochzeitstorte hier. Tanzen Ihre Eltern nicht fantastisch? Was ist mit der Torte, Nadine? Freihauslieferung, keine Kennzeichnung, soll ich sagen. Nicht anfassen, lassen Sie sie im Karton. Moment, 400 hört. Wir haben auf dem Tiefreflektor auf 2 Uhr der stillgelegte Speicher zu. Dach, leichte Bewegung. Verstanden, ich komme. Nadine, hör mir jetzt gut zu. Na, bitte. Das halbe Huhn serviert mein Törtchen. Zu schade, dass Sie es nicht mit ansehen wollen, Evelyn. Sie stecken dem Ding sogar eine Wunderkerze auf. Ja, das hat Stil. In gewisser Weise ist es ja auch ein kleines Wunder. Ach, putzig, wie alles im Kreise steht und in die Händchen patscht. Gleich setzt es das Geflänne. Gleich wussten Sie, dass man in Bosnien gern in Hochzeitsgesellschaften schoss. Willst du, bis dass der Tod euch scheidet und bumm, der Bräutigam fällt um. Das ist doch nicht... Du grinst, du kleine Kröte. Du amüsierst dich. Ja, Scheißerchen. Ich grinse. Du kranke, geierneidischer Sack. Die werden dir im Knast beibiegen, was Glück ist. Oh ja, so empfindsam, dass du nicht mehr weißt, wie du deine angegammelten Knochen hinlegen sollst. Obwohl, irgend so ein fettes, schwitzendes Vieh wird sich finden. Und dann, gute Nacht, alter Mann, gute Nacht. Das meinst du wirklich, Spätzchen? Sieh doch mal dieses Käpselchen hier. schwupps. Weg ist es. Die hatte meinen Spaß, Evelyn. Du nicht. Sozialämter und Schind. Lothar, die Pfoten hoch! Lothar? Gut, hab verstanden. Lothar, Suizid, die Brenner außer Lebensgefahr und in Behandlung. Aber warum, Herr Gott, nochmal, warum wurde ich nicht informiert? Warum fand der ganze Zugriff ohne mich statt? Was, meine Tochter sollte mich informieren? Ja, gut, ich klär das. Bis gleich. Ende. Nadine. Papa. Nadine. Meine Fräulein Tochter. Paul, nun lass doch mal. Siehst du nicht, die Kleine zittert am ganzen Leibe, dicke Tränen. Och, komm her, Nadinchen, war so schlimm. Schlimm oder nicht, sie hätte mich... Halt die Klappe. Ach, das war gar nicht schlimm. Das war schön, wunderschön. Ich will's auch mal so haben. Genau so. Wie willst du was haben? Na, so wie ihr Elternsäcke, so glücklich. Ihr hättet euch mal sehen müssen, wie ihr da getanzt habt. Schweineglücklich und das ganze Gemache und Geäugel und so nah und... Ah. Und deshalb hast du uns nicht informiert? Na, Daisy, ich mach das kaputt. Das ist viel zu selten sowas. Bei mir gab's es noch nie. Nie. Och, Nadinchen, Töchterchen, das Tänzchen, das war doch nur pro forma. Ist mir doch scheißegal, ich nehm's auch pro forma mit. Hauptsache überhaupt. Ich krieg immer nur Arschlöcher. Oh, meine große Pläne. Sag du was, du bist der Vater. Ich? Das Gefühlige ist doch deine Lufthoheit. Oh. Weißt du, was du bist, Paul Kerfinger? Ein verkopfter Psycho-Armleuchter bist du. Ein Totalversager als Vater. Ja, wer lässt denn hier rund um die Uhr die Supermutti raushängen? Ja, wer ist denn so für alles offen, dass es schon nicht mal ganz dicht ist? Wer, bitteschön? Ich nicht, ja, dich. Da komm ich ja direkt in Rage hier. Hey, kommt mal runter, schon gut. Ist alles wieder gut, ja? Bist du sicher, mein Kind? Alles wieder gut? Naja, jedenfalls alles wie immer. Wo viel Licht? Kriminalhörspiel von Oliver Bukowski. Musik Martin Eichberg. Es sprachen Paul Kerfinger, Simon Rühhardt, Edith Kerfinger, Maren Kreumann, Nadine Kerfinger und Apothekerin Winnie Böwe, Dörte Niemey, Nina Weniger, Evelyn Brenner, Christine Österlein, Henry Lothart, Hilmar Tate und Frau Teveleit, Katharina Adas. Ton und Technik, Jeff Eichberg und Eugenie Kleesattel. Regieassistenz, Beate Becker. Regie, Alexander Schumacher. Produktion, Deutschlandradio Kultur 2008.